gehört euch, Held der Christen, nehmt es und genießt es. Es duftete seltsam nach Gewürze. Ja, das sagten Sie schon. Nehmt es und genießt es, sagte er. Wie viel waren's? Mädchen. Ungefähr. 7 oder 9. Pater Diego, ich möchte nicht einer heiligen Trauer beiwohnen, ohne vorher gebeichtet zu haben. Ich verstehe. Nämlich, es handelt sich um meine Ehe. Sie erschrecken mich. 17 Jahre habe ich die Treue gewahrt. Das ist berühmt. Ihre Ehe, Don Gonzalo, ist die einzige vollkommene Ehe, die wir den Heiden da drüben zeigen können. Die Heiden mit ihrem Haaren haben es leicht, Witze zu machen über unsere Skandale in Sevilla. Dies alles, sagte er, gehört euch. Nehmt es und genießt es. Ja. Es duftete seltsam. Ja. Ja, weiter. Die Mädchen verstehen bloß Arabisch. Sonst wär's nie so weit gekommen. Als sie mich entkleideten, wie sollte ich ihnen erklären, dass ich verheiratet bin und was das bedeutet für unser Eins? Die Mädchen entkleideten sie? So hat Muhammad sie gelehrt. Weiter. Pater Diego, ich habe eine Sünde begangen. Ich höre. Eine Sünde im Geist. Wieso im Geist? Ich habe die Treue verflucht. Und dann? Verflucht! Die 17 Jahre der Ehe. Aber was haben Sie getan? Getan? Zittern Sie nicht, Don Gonzalo. Reden Sie ganz offen. Der Himmel weiß es ohnehin. Getan? Wir alle sind Sünder. Oh, getan habe ich nichts. Warum nicht? Mein Gemahl, man ist bereit. Wo ist der Bräutigam? Ich finde ihn herrlich. Ich fragte, wo er ist. Don Juan, mein Freund, bittet um Nachsicht, dass er gestern Nacht das große Fest versäumte. Müde wie er war von seinem langen Ritt, so sagt er, habe er erst ein wenig ausruhen wollen, bevor er sich den Schwiegereltern zeigte und der Braut. Und so sagt er, sei es gekommen, dass er die Nacht im Park verschlief, bis ihn die Hähne weckten. Erst verwirrt, er getraut sich nicht, zu seiner Hochzeit zu erscheinen. Wenn ich ihm nicht versichern kann, dass ihm sein Schlaf im Park verziehen ist. Ich wüsste nichts, was ich ihm nicht verzeihen möchte. Ich habe ihn in der Loggia überrascht. Warum er seine Fingernägel beiße, fragte ich ihn und er starrte mich bloß an. Doña Anna? Fragte ganz verwirrt. Als ob ich seine Braut wäre. Als könnte sich nicht besinnen, wie sie aussieht. Er grüßte nicht einmal, als ich meinen Rock raffte und ging, sondern starrte mir bloß nach. Das sah ich im Spiegel. So benommen war er, so ganz und gar in sich gekehrt. Das will ich hoffen. Wie vor einer Hinrichtung. Mein Sohn. Mein Papa. Die Sitte will es, dass ich ein paar Worte sage, obschon mir fast das Herz bricht, Gott weiß es. Denn zum ersten Mal sehe ich dich als Bräutigam. Zum ersten Mal, meine verehrten Freunde, verstehen Sie, was ich sagen möchte. Zum ersten und hoffentlich, mein Sohn, zum letzten Mal. Wir verstehen. Die Sitte will es... Machen Sie es kurz. Gib's Gott. Gib's Gott. Wie süß er kniet. Was sagen Sie da? Wie süß er kniet. Mein Sohn. Mein Schwiegervater. Auch ich bin kein Mann der blühenden Rede, aber was ich sage, das kommt von Herzen. Und deshalb fasse ich mich kurz. Die Stunde ist da. Pater Diego, lassen Sie die Posaunen blasen. Ich kenne ihn, mehr wird ihm nicht einfallen. Die Stunde ist da. Geht's Gott. Ja, geht's Gott. Er wird auf Gast sein, dein Zelt wird auf Weinen auf deinem heiligen Berge, der unsträflich wandelt und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit redet von Herzen. Der Wort hält, auch wenn er sich zum Schaden geschworen. Wer das tut, wird nimmer wanken. Amen. Musik. du, Doña Anna, Tochter des Don Gonzalo von Ulloa, Komtur von Sevilla, und du, Don Juan, Sohn des Tenorio, Bankier von Sevilla, beide gekleidet als Braut und Bräutigam, gekommen aus dem freien Entschluss eurer Herzen, antwortet mit klar und voller Stimme auf die Frage, so ich euch stelle im Angesicht des Himmels und der Menschen. Erkennet ihr euch von Angesicht zu Angesicht? Doña Anna, erkennst du ihn? Antworte. Ja. Antworte, Don Juan, erkennst du sie? Antworte, Don Juan, erkennst du sie? Ja, allerdings, oh ja. So antwortet denn auf die andere Frage. Wie erschüttert er ist. Da ihr euch erkennt, Doña Anna und Don Juan, seid ihr bereit und entschlossen, einander die Hand zu reichen zum ewigen Bündnis der Ehe. Seid ihr bereit zu geloben, dass niemals eine andere Liebe in eurem Herzen sein soll, solange ihr lebt? Denn diese, die wir weihen im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Ich frage dich, Doña Anna. Ja. Ich frage dich, Don Juan. Nein. So lasst uns beten. Ich sage nein. Ich habe gesagt nein. Warum erhebt ihr euch denn nicht? Was sagt er? Nein, sagt er? Junge, Junge. Nein, sagt er? Ich kann nicht, unmöglich. Ich bitte um Entschuldigung. Warum erheben Sie sich denn nicht? Was soll das heißen? Ich kann nicht, ich sagte es ja. Ich kann das nicht schwören, unmöglich. Wir haben einander umarmt in dieser Nacht. Natürlich erkenne ich Sie. Umarmt? Umarmt, sagt er? Ja, ich wollte davon nicht sprechen. Aber es ist die Wahrheit. Weg, ihr Buben, weg mit dem Bein. Wäre ich nicht so sonderbar müde gewesen, sodass ich bis zum Morgengrauen schlief. Ehrenwort, ich hätte euch diese ganze große Veranstaltung erspart. Ich hörte die Posaunen, ich wusste keinen anderen Rat. Ich dachte, ich werde einen Meineid schwören. Ich nehme eure ganze Hochzeit als Spiel. So dachte ich. Und dann in der Nacht, wenn es abermals dunkel ist. Gott weiß es, darauf war ich nicht gefasst. Worauf? Dass du es bist. Junge, Junge! Nur wegen Weihrauch und Posaunenpapa kann ich nicht schwören, was ich nicht glaube. Ich weiß nicht, wen ich liebe, Ehrenwort. Ja, das Beste wird sein, man lässt mich gehen. Je rascher, umso besser. Ich bin selber bestürzt.